Am 3. Februar gab der Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Vor 59 Jahren führten die USA die ersten Atomwaffen in Südkorea ein und machten es der Öffentlichkeit zugänglich. Seitdem schleppten sie verschiedene Atomwaffen und nukleare Kriegsausrüstungen in großen Mengen in Südkorea ein und verwandelten es ins größte Atomwaffenlager in der Welt. Die USA, ein nuklearer Teufel, bestimmten die TVJK zum Objekt ihres nuklearen Präventivschlags, führten nach ihren Atomkriegsstrategien und Plänen gegen Nordkorea wie angepasste Abschreckungsstrategie in drei Etappen und Operationsplan 5015 öfters die Militärübungen, darunter Key Reserve, Adler und Ulti Freedom Guardian durch und befassten sich mit der beispiellosen nuklearen Bedrohung und Erpressung der TVJK. Die bisherigen proamerikanischen konservativen Regimes Südkoreas wirkten dabei aktiv mit. Zahlreiche gefährliche Atomwaffen, die die koreanische Nation hunderte Mal vernichten können, ganz offen in Südkorea zu stationieren und schlossen sich den Atomkriegsmachenschaften gegen den Norden an, die Korea in eine Atomkatastrophe treiben würden. Heute laden die Kriegsfanatiker Südkoreas den US-Verteidigungsminister in Südkorea ein und wollen mit ihm über den Atomkrieg gegen die TVJK diskutieren. Angesichts der unbesonnenen nuklearen Bedrohung und Erpressung durch die USA und das südkoreanische Regime entschied sich die TVJK dafür, sich für die Verteidigung der Souveränität des Landes und des Existenzrechts der Nation die nuklearen Abschreckungsmittel anzueignen. Heute besitzt sie verschiedene Atomsprengköpfe, einschließlich der H-Bombe, die verkleinert und erleichtert wurden, sowie die strategischen Hightech-Angriffsmittel. Das ist eine logische Selbstschutzmaßnahme eines souveränen Staates und eine unvermeidliche Wahl für den Schutz des Friedens. Wenn die USA und ihr Kriegsdiener, das südkoreanische Regime, weder die Atomwaffen in Südkorea eingeführt, noch die TVJK mit Atomwaffen schwer bedroht hätten, hätten der Besitz der TVJK an Atomwaffen und ihre Maßnahme zu deren hoher Entwicklung nicht passiert. Die USA und das südkoreanische Regime sollen zuerst über ihr Verbrechen, die Atomwaffen in Südkorea eingeschleppt und die Atomkriegsmachenschaften gegen die TVJK verübt zu haben, tief nachdenken, bevor sie von der Bedrohung durch Atomwaffen Nordkoreas reden. Sie sollen nicht absurd von der nuklearen Drohung und Provokation Nordkoreas und seiner einseitigen Denuklearisierung sprechen, sondern vor allem Südkorea entnuklearisieren. Sie sollen alle in Südkorea stationierten Atomwaffen der Öffentlichkeit zugänglich machen und abschaffen, was vor der Welt bestätigt werden soll. Außerdem sollen sie mit verschiedenen Atomkriegsübungen gegen den Norden aufhören, die auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung unter Einsatz von nuklearen Angriffsmitteln abgehalten werden, die US-Truppen aus Südkorea abziehen und der TVJK versichern, dass sie diese nicht mit Atomwaffen bedrohen. Solange die USA und ihre Anhänger trotz der wiederholten Warnung der TVJK weiterhin diese mit Atomwaffen bedrohen und erpressen und ihre angeblichen jährlichen Atomkriegsübungen, die vor den Augen der Koreaner durchgeführt werden, nicht stoppen, wird die TVJK als Atom- und Militärmacht im Osten alle epochemachenden Aktionsmaßnahmen hintereinander ergreifen und die zum Selbstschutz fähige Verteidigungskraft mit der Atomstreitmacht als Kern und die erste Schlagsfähigkeit weiterhin verstärken.